Je unausweichlicher die Trennung von meiner Mutter wurde, desto fragwürdiger und fremder wurden mir die künstlerischen Mittel. Wie sollte ich noch Nähe und Gewissheit in der Kunst finden, wenn meine Mutter, die mir am nächsten gewesen war, sich nicht mehr zu erkennen gab? Von der Vernunft, der geistigen Beherrschung der Kunst, war nichts mehr vorhanden. Höchstens Regungen körperlicher Art waren spürbar, wie sie auch dem Entstehen von Kunst zugrunde liegen mochten. Doch wenn ich allein mit meiner Mutter versuchte, mich über das Gebot des Sterbens hinwegzutäuschen und ihr gewärmte Milch zwischen die halboffenen, verschorften Lippen träufelte, die ihr dann wieder aus dem Mund rann, war mir jegliche Form, mit der sich das, was sich jetzt ereignete, mitteilen ließe, undenkbar geworden. Mein Vater warf sich vor, dass er sich am letzten Abend ihres Aufseins hatte hinreißen lassen zu jenem Geständnis unserer Mitschuld an dem Verderben. »Du kannst doch nicht geglaubt haben, dass ich meine, auch du seist verantwortlich für das, was uns getroffen hat.« »Wach auf«, rief er, sich über sie beugend, um dann nur erstarrt in die kühle Abwesenheit ihres Gesichts zu blicken. Fortan lebten wir mit ihr, während der Schnee an den Fensterscheiben hochstieg, in einer Realität, in der es noch keine Begriffe gab für die Veränderung, die sich in unserem Bewusstsein vollzog. Die Abende im November wurden zu einem einzigen Abend, in dem das Schlurfen nackter Fußsohlen zu hören war, wo Fingernägel die Wände hinabkratzten, Luken zufielen, ein kalter Wind ging. Einmal brach mein Vater in Raserei aus, vielleicht trieb er sich selbst dazu an, um einen Schock in meiner Mutter auszulösen. Doch indem er sie anschrie und schüttelte, trat die Kluft zwischen uns nur noch entsetzlicher hervor. Und schließlich kniete er schluchzend vor ihr, deren Augen uns anblickten und nichts sahen, und wir legten sie wieder zurecht, strichen ihr übers Haar, küssten sie. Der Schnee trübte das Licht in dem grünen Zimmer, der Schnee vor Hodans Fenster machte alles weich und lautlos, versetzte alles in die schwebende Unbestimmbarkeit, durch die meine Mutter gewandert war. »Vielleicht«, sagte ich zu Hodan, »sei Boye meine Mutter am nächsten gekommen, als sie einmal erklärt hatte, dass man der Wirklichkeit nur noch gewachsen sei, wenn man nichts mehr erhoffe. Denn mit Hoffnungen lasse sich dieses Leben nicht mehr ertragen.« »Weder Boye noch meine Mutter«, sagte Hodan, »sei es gelungen, jenes Einverständnis zu finden, mit dem dem Dasein erst Wirklichkeit abgewonnen werden könne. Andererseits sei die Diagnose, die mein Vater gestellt habe, nur im Hinblick auf größere Zusammenhänge richtig gewesen. Vor den Grenzbereichen der Seele sei sie stehen geblieben.« »Wir versuchen«, sagte er, »Übereinstimmung herzustellen mit allem, was uns widerfährt, auch mit dem Furchtbarsten, um Abhilfe zu schaffen, selbst wenn es um den Preis geschieht, dabei zugrunde zu gehen. Zugrunde gehen aber müssen wir hellwach.« Er sei sich bewusst, und vielleicht sprach er jetzt mehr zu sich selbst als zu mir, dass ein Widerspruch bestehe zwischen der Forderung, sich von nichts abzuwenden, nichts zu verleugnen, und unserem Unvermögen, das Leben meiner Mutter ganz in uns aufzunehmen. Eine besondere und seltene Konstitution gehöre dazu, in allen Vorgängen die letzten Folgen zu erkennen. Ungeheuer gefährdet seien Menschen, denen dies gegeben sei, denn sie könnten sich, obgleich sie weiter und tiefer schauten als wir, in unserer Welt nicht mehr behaupten. Für diese Menschen gäbe es nur zwei Möglichkeiten, entweder den immer hermetischer werdenden Rückzug in ihre Halluzinationen, in denen die Vereinsamung ihnen allmählich den Sinn für das Zusammensein mit anderen Menschen raube, oder den Weg in die Kunst. Dieser Weg aber sei nur so lange offen, als Bereitschaft bestehe, sich an die äußere Welt zu wenden. Ginge dies verloren, gäbe es keinen Einlass mehr in die Regionen der Kunst. Die Grenze zwischen dem sich verschließen und dem sich öffnen, was eine Heilung verspreche, sei in der Kunst stets vorhanden und spiegle sich in der Neigung zur Melancholia. Fast sei es so, dass uns in einem Kunstwerk mehr als der Aufschwung dieses Versinken im Unbenennbaren ergreife. So habe meine Mutter verharrt, wie von Dürer gezeichnet, unter der Waage, der Sanduhr, der Stundenglocke, der Tafel mit den unverständlichen Ziffern, mit aufgestütztem Haupt, vor sich hindämmernd, unnahbar. Und hatten wir nicht schon einmal über dieses Bild gesprochen, fragte er, in Berlin noch, oder in Spanien, in Denia, und ob ich mich des strahlenden Sterns, des mächtigen Regenbogens über der Bucht im Hintergrund erinnere. Und er holte ein Buch aus dem Regal, blätterte, schlug die Seite auf mit dem Kupferstich. Wie oft hatte es einen solchen Gang, eine solche Bewegung gegeben, diesen Griff zu den Büchern, diese Suche nach Bestätigung durch Überliefertes. Ein dickes, verschnalltes Buch lag unterm Arm der Frauengestalt, weit offen waren die Augen, ein Schlüsselbund hing am faltenreichen Gewand und ein zerschlissener Geldbeutel, die Hände waren breit und stark, trotz des Stillsitzens war nichts Untätiges an ihr, sie schien mitten in der Arbeit auszuruhen und ihr Vorhaben zu überdenken. Sie befand sich auf dem Gesims eines unvollendeten Hauses, allem Anschein nach wurde es von ihr selbst oder mit ihrer Hilfe erbaut, der Zirkel in ihrer Hand deutete darauf hin, dass sie sich mit einer Konstruktionszeichnung beschäftigte. Zu ihren Füßen lagen Schreinerwerkzeuge, ein Sägemesser und ein Lineal, Hobel, Zange und Hammer und einige große Nägel. Da die Werkzeuge in ihrer unmittelbaren Nähe waren, einige vom Saum des Rocks halb verdeckt, musste sie selbst benutzt und eben erst abgelegt haben. Fremdartig zwischen den Gegenständen traten ein gewaltiger, vielseitig geschnittener Felsblock, eine Kugel und ein Mühlstein hervor. Auf der oberen, geschliffenen Fläche des Polyeders und auf der schweren Kugel war ein Widerschein des Lichts. Der Mühlstein mit zerschabter Kante, abgenutzt nach langem Mahlen, stand an der Wand des Turms. Am rückwärtigen Maueransatz brannte ein Holzkohlenfeuer unter einem Alchemistentiegel, und hinter der Kugel war eine Öllampe aus glänzendem Messing zu erkennen. Die Zahlen und Schriftzeichen auf der Tafel unter der Glocke am Turm ergaben ein Kryptogramm, ein magisches Quadrat, das auch das astronomische Merkmal des Planeten Jupiter enthielt. Bei aller Handgreiflichkeit des Bauwerks, an dessen Turmstück die roh behauene Leiter lehnte, die die Frau, um zum Altan zu gelangen, hinaufgeklettert war, war dies eher als eine Behausung ein Ort der Meditation. Und wenn alles seine Festigkeit hatte, so wurde doch ein Augenblick dargestellt, in dem eine andere Wirklichkeit in das Bekannte eindrang. Die geometrischen Objekte bedrängten mit ihrer Härte die alltäglichen, bestimmten Zwecken dienenden Geräte. Der Mühlstein sprach von abgelaufener Zeit, die Schalen der Waage waren leer und ausgependelt. Reglos hing der Klöppel in der Glocke. In der Meeresbucht lagen die Schiffe wie ausgestorben. Nichts rührte sich in der fernen Stadt, und doch stand die Zeit nicht still, denn in der Sanduhr an der Turmecke sickerte das dünne Rinnsal aus dem halbgefüllten oberen Behälter in den untern. Und das, aus dem Bild führende Glockenseil, konnte sogleich gezogen werden. Den lastenden, steinernen Formen antwortete das Irisieren in dem Lichtbogen am Himmel und das kometenhafte Flammen in den Strahlen des Sterns, der Saturn sein konnte, das Gestirn, das zur Nacht Schwermut hervorruft und an dessen Widerpart das Zeichen an der Tafel gemahnte. Gegenwärtig war das Flächige und das Runde. Gegenwärtig waren die vier Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde, und das Leben darin teilte sich auf in drei Phasen. Das Stadium der Vollendung wurde angedeutet in der massiven Frauenfigur rechts auf einer der Stufen des offenen Dachbodens. Nach erstem Bewusstsein suchte es sich in dem Putto, der auf dem Mühlstein sitzend Griffel und Schiefertafel hielt, und kreatürlich noch war es in dem mageren Windhund, der mit friedlichem Schafskopf zusammengerollt schlief. Ruhe ging aus von dem Leben im Tier, in dem Kind sammelte es seine Energien, um den Werdegang einzuleiten, andächtig neigte sich das kleine und schon kräftige Gesicht, entschlossen hielten die Hände die Schreibwerkzeuge, und aus dem Rücken der Frau, der Fertigen, hatte es die Flügel des Genius, wie sie auch dem Kind als zarter Flaum zu eigen waren, zu hoher Wölbung emporgetrieben. Doch zeigte sie sich auch als übersinnliches Wesen, so trug sie zugleich immer noch an ihrem menschlichen Dasein, mit den Instrumenten, den Schlüsseln, der Geldtasche hatte sie über Irdisches verfügt. Ihr Kleid war von der Arbeit zerknittert, nicht weltabgewandt, sondern voller Erfahrungen war ihr beschattetes Gesicht, und mehr als die Gabe des Fliegens versprach die Natur Erleichterung in Form eines Kranzes aus heilbringendem Wasserkraut, den sie um das weit geöffnete Haar trug. Umgeben von Dingen des Forschens, des Bauens und des letzten Erkundens war sie hervorgegangen aus einer kindlichen Existenz. In ihr schloss sich, was unserem Denken unergründlich schien, und die geschwänzte Fledermaus unterm Regenbogen hielt in ihren Krallen den Fetzen der Bildinschrift, die der Melancholie untrennbar von allem Nachdenken im Reich des Geistes den ersten Platz anwies. »Die Kunst«, sagte Rodin, »setze dort ein, wo alle Philosophien und Ideologien aufhören. Sie entspringe der Entelechie, jener rätselhaften Kraft, die allem Lebenden innewohnt, um es zu steuern und, erleide es Schaden, wiederherzustellen. Zu den nestischen Funktionen gehöre sie, die im Hirn, in den Zentren des Visuellen und Akustischen, der örtlichen und zeitlichen Orientierung alles Vernommene bewahren und es uns auf Nervenreize hin zugänglich machen, ohne dass je beim Sezieren Spuren dieser aus Erinnerung bestehenden Denkfähigkeit entdeckt worden wären. Die Mneme, beschützt von der Göttin Mnemosyne, leite uns zu den künstlerischen Handlungen an, und je mehr wir von den Erscheinungen der Welt in uns aufgenommen hätten, zu desto reicheren Kombinationen könnten wir sie bringen, zu der Vielfalt eben, aus der sich der Stand unserer Kultur ablesen lasse. Kunst sei gleichbedeutend mit Humanität, hatte Rodin gesagt. Denn ohne diese Anteilnahme am Leben, an diesem ständigen Kampf gegen die Selbstaufgabe, ohne diesen Drang, die Situation von immer wieder neuen Gesichtspunkten aus zu erhellen, ließe sich die weittragende Wirkung der Kunst nicht verstehen. Die Antworten der Kunst seien immer ungeheuerlich gewesen, denn als einzige wagten sie es, die Thesen der Zeit zu widerlegen. Stets seien sie, auch im Schutz der Verkleidung, ihrer Gegenwart vorausgeeilt und hatten den Zerrbildern die Wahrheit entgegengestellt. Die Worte Wahrheit und Humanität aber waren, wie die Begriffe der Ethik und Moral, durch politischen Missbrauch fast zu etwas Anrüchigem geworden. Auch von der Kunst sprachen wir nur selten als von einer Besonderheit und waren darauf bedacht, in ihr ein Handwerk zu sehen, das keinem geschenkt wird, sondern mühsam erlernt werden muss. Wenn wir unterm Eindruck des Unwiederbringlichen über die Hintergründe der Kunst nachdachten, so deshalb, um festzustellen, auf welche Weise sich die künstliche Sprache vermitteln lasse und auf welche Weise sie beeinflusst werde. Unser Unvermögen, meiner Mutter zu folgen, war nicht durch Metaphysisches, Mystisches bedingt gewesen. Wir besaßen für das, was das Offenkundige überstieg, nur noch kein Register. Unsere Hilflosigkeit war eine vorläufige, hatte unsere ganze Entwicklung doch gezeigt, dass sich aus Ahnungen erst aus tastenden Untersuchungen konkrete Urteile heranbilden ließen. War etwas traumhaft im Keim vorhanden, so befand es sich auch schon innerhalb unserer Realität. Die Kunst müsse, nach Rodins Worten, etwas aufwiegen von dem, was von der Politik nicht erfüllt werde. Mit der Politik stehe die Kunst im selben Raum, soweit aber habe sich die Politik während des letzten Jahrzehnts von allem entfernt, was unseren Wünschen entspreche, dass wir ihre Richtlinien nur noch als verfehlt und zwanghaft empfinden könnten. Einmal würde sich beschreiben lassen, was meiner Mutter widerfahren war. Sie habe alles kommen sehen, während wir nur ihr Verstummen erlebten. Sie müsse schon gewusst haben, was uns erwartete, als die Massen den Mördern zujubelten, als ihnen die Frauen heulend ihre Kinder entgegenhoben, um sie segnen zu lassen. Wir seien in Unterschätzung unserer Kräfte nach Spanien gegangen, im Dienst der Politik hätten wir uns mit dem Vorbild der Massaker befasst, nun lägen wir in unserem kläglichen Reservat. Auch das Land der Revolution habe seine Würde verloren, noch ehe es in das ungeheuerliche Ringen geraten sei, in dem es vielleicht seine Größe zurückgewinne und auch für uns ein Umdenken vorbereite, zum Preis von Millionen Toten. Dies sei der Zwiespalt heute, der überwunden werden müsse, dass wir, um das zu erreichen, was unser Leben wieder sinnvoll mache, durch Tod und Verderben gehen müssten und unsere Kraft zwischen Lüge und Wahn einzusetzen hätten. Ich hatte gedacht, dass, was jetzt auf uns zukam, lasse sich nur noch mit einer neuen Sprache ausdrücken. Rodin aber hatte entgegnet, es könne für unsere Zwecke nie eine andere Sprache geben als die, die allen bekannt war. Und dass das Darzustellende, um es verständlich zu machen, gerade mit den alten, abgenutzten Worten überbracht werden müsse. Was für mich neu war, war an sich die Tatsache, dass ich das, was ich in meiner Sprache niedergeschrieben hatte, nun mit Hilfe des Lexikons in die Sprache des Landes übersetzte, um es Gewerkschaftszeitungen, vor allem dem Blatt des Metallfachs, anzubieten. Doch beim Bericht über meine Erfahrungen in Deutschland und Spanien vermied ich alles, was auf meine politische Zugehörigkeit hingewiesen hätte. Wie weit entfernt ich noch war von dem, was ich sagen wollte, war mir deutlich geworden beim Anblick des kritzelnden Kinds auf dem Mühlstein. Auch ich hatte auf einer Schiefertafel das Schreiben gelernt. Beim Buchstabieren an meinem Tisch über der Flemingata spürte ich den Geruch der nassen, vom Schwamm verwischten Kreide im Klassenzimmer der Volksschule an der Brautstraße in Bremen und hörte die Signale der Schiffe vom Hafen her, in deren dumpfem Ton sich unsere Gedanken so oft verloren hatten. Immer wieder fuhr ich auf in diesem Winter und kehrte aus der sickernden Ungewissheit zurück zu einer Konstruktion von Wirklichkeit, deren Gesetze wir gelernt hatten zu befolgen. Eben noch hatte neben mir am abgewetzten Pult mit ängstlichen Atemzügen zu den Schlägen des Rohrstocks Berthold Merz gesessen, der Sohn des Heizers, der unser Nachbar war in der Grünenstraße. Und schon ging ich wieder an den Schneewellen entlang, auf Stockholms Straßen, als Bote, als Zwischenträger von Rosners Unterschlupf kommend, mit Manuskripten, die an Funk weitergegeben werden sollten, oder mit Papieren, die ich von anderen erhalten und bei Rosner abzuliefern hatte. Das Überbringen von Material verlief nach gestaffelter Ordnung. Niemand durfte von mehr als einer Adresse wissen. Blieb ein Verbindungsmann aus, wurde nicht gewartet. Der Weg zum Treffpunkt wurde nach 5 Minuten wiederholt und war nicht gekommen, eingestellt. Bei diesen Gängen durch die Straßen, vorbei an Zeitungsständen, wo auf Aushängen die Namen der umkämpften Orte erstarrt waren, empfand ich etwas ungeheuerlich Aufgeblähtes, worin die Politik willkürlich herrschte. Auch hier beim Gehen durch das Schneien, das die Fronten bei Wolchow und Kalinin überwehte, hätte Hodan darauf verweisen können, dass die Besinnung, die Gleichgewicht schafft, uns entglitten sei. Dass unser Suchen nur noch mit Handgranaten, Flammenwerfern, Tanks und Bombern ausgeübt werden könne. Dass uns nichts anderes bleibe als diese äußerste Zuspitzung, dieser letzte Zusammenstoß der antagonistischen, auch in sich vielfach zerspaltenen Kräfte. Mit einer Gewalt, die sich der tobsüchtigsten, verräterischsten Mittel bediene, schritten wir nun auf das zu, was wir, wären wir Menschen der Wissenschaft gewesen, zu gegenseitigem Verständnis, zu unendlicher Erleichterung hätten bringen können. Die Hülle, die um uns lag und deren Schwere einzig vom Wirbeln des Schnees gemildert wurde, war das Ergebnis unseres Missglückens, die Folge des Betrugs, an dem wir alle mitgewirkt hatten, in der Illusion, unser Möglichstes zu tun. Auf der Hornsgata, der langen, breiten Straße hinaus zum Hornstuhl, ging ich der Ecke des Ringwegen entgegen, jederzeit den Griff an die Schulter erwartend. Beobachtet, verfolgt mussten wir uns fühlen, seitdem im Oktober Sager und Wagner bei ihrer Rückkehr auf dem Frachtschiff Fredmann im Hafen von Södertälje festgenommen worden waren. Die Kriminalbeamten Paulsson, Söderström, Lundquist und Lönn, ihre Namen hingen ihnen wie Siegel an, trachteten danach, sie der deutschen Staatspolizei auszuliefern. Wo alles unterm Zeichen der Vergeltung stand, wollten auch sie sich dafür rächen, dass Sager ihnen einmal entwischt war, und am schnellsten ließ er sich unschädlich machen von denen, mit denen sie verbündet waren, die sie von seiner Verhaftung unterrichtet hatten. Als treue Wächter handelten sie, wedelten beim Lob, das sie empfingen von ihren Vorgesetzten, Möller, dem Sozialminister, Erlander, dessen Staatssekretär, Sozialdemokraten beide, deren schwarze Listen 80.000 Namen enthielten von Personen, die, eingestuft nach verschiedenen Graden der Verdächtigung, zu beobachten, zu jagen und zu fassen waren. 2 hatten sie geschnappt. Doch um sie der Folter auszuliefern, die sie selber zu ihrem Bedauern nicht anwenden durften, gaben sie vor, sie seien deutsche Agenten und müssten deshalb abgeschoben werden. In der Erwartung, dass sie bald erführen, was die Freunde in Berlin über den Verbleib des Dritten, Welter, aus ihnen herausgepresst hätten, gingen sie zufrieden ein ins Reich der Heimtücke, das für sie das Reich war, wo sie als strebsame Bürger und Familienväter lebten. Hier galt es, den Schädlingen ihre Organisationen zu verbieten, wie es ihnen bereits vom Reichstag verboten worden war, ihre Schriften zu verbreiten. Zugleich aber stärkte sich auch innerhalb der Gewerkschaften in Kreisen um Branting und Wigfors und um ein paar liberale Zeitungen eine Opposition, die an der Rechtlichkeit festhielt und der es zuweilen gelang, Übergriffe wie die gegen Sager und Wagner abzuwehren. Die Reste der Demokratie lagen im Widerstreit mit dem Polizeistaat, dessen Machthaber die Zerschlagung des Bolschewismus durch die deutschen Kreuzfahrer erhofften. Noch wurde an deren Sieg nicht gezweifelt, obgleich der Angriff vor Leningrad und Moskau, bei Kursk, Charkow und auf der Krim zum Stocken gekommen war. Von sowjetischen Durchbrüchen, deutschen Rückzügen sprachen die Meldungen. Verbände der Roten Armee waren auf dem Weg über den zugefrorenen Ladogasee in Finnland eingedrungen, das jetzt an der Seite der durch Schweden beförderten deutschen Truppen kämpfte. Dass die sowjetischen Annahmen vom Spätherbst 39 sich bewahrheitet hatten und somit die damaligen Kriegshandlungen zur Sicherung der Grenze im Nordwesten gerechtfertigt wurden, führte jedoch keine neuen Bewertungen herbei. Auch uns erschien die Politik weiterhin als ein Werkzeug, mit dem alles zu etwas anderem gemacht wurde, als es war. Vom Kriegsbeginn her gesehen täuschten die Ereignisse eine unumstößliche Logik vor. Auch Funk hatte noch einmal den Nichtangriffspakt als notwendig dargelegt unter den damaligen Intrigen des Imperialismus. Die Auswirkungen des Pakts auf die Arbeiterbewegung, das Ende der internationalen Solidarität und der militanten Zielsetzungen blieben indessen unerwähnt. Waren die Arbeitenden mit der Absage an den Kampf gegen den Faschismus, den beschämenden Zugeständnissen an den Feind, der Orientierung beraubt worden, so wurde bei der veränderten Lage von einem Tag zum anderen ihre Erhebung aus der Ohnmacht zum Leitbild gemacht. Da aber zeigten sich hinter dem Beschluss der Versöhnung zwischen all den gegensätzlichen ideologischen Systemen alle Irrtümer der vorangegangenen Jahre. Es ließ sich nicht nur einfach dort ansetzen, wo die Geschichte uns zuletzt überwältigt hatte, sondern man musste sich die einzelnen Stufen vergegenwärtigen, die zunächst sicher erschienen, dann zerbrachen und zum Krieg geführt hatten. So verharrten viele im Zustand der Lähmung. Und es war wieder wie zur Jahrhundertwende in der geteilten Nation, in der die einen die Waffen, die Industrie und die Banken besaßen und die anderen sich verschanzten. Doch jetzt, nach Jahrzehnten des Klassenkampfs, durfte, was an Mut und Entschlossenheit noch vorhanden war, sich nicht mehr offen zeigen. Nicht zurückgeworfen ins Stadium, in dem es seine Befreiung begonnen hatte, sondern vorausgeschleudert worden war das Proletariat, über alle seine Niederlagen hinweg. Und hatte es früher Russland nicht beistehen können, so vernahm es heute nicht einmal mehr den Ruf der Revolution. Für Rosner gehörte diese Taubheit, diese Entschlusslosigkeit zum historischen Verlauf. Nichts Gradliniges gäbe es dort, nur ständiges Parieren und Ausweichen. Und wenn ich fragte, ob den einmal begangenen Fehlern, die nicht geklärt worden seien, nicht immer wieder neue Fehlentscheidungen folgen müssten, schüttelte er bloß den Kopf. Die Postulate und ihre Widerrufe seien abhängig von den Schwankungen der Kräfteverhältnisse. Nichts lasse sich vorhersagen, alles habe sich auf unmittelbare Weise den Gegebenheiten anzupassen. Oder er antwortete überhaupt nicht, grinste nur zahnlos zum Grinsen seines Gebisses im Wasserglas auf dem Tisch. Der ausgehöhlte Mund brachte dem Gesicht Kerben, Rillen, Höcker, Fältchen bei, und seine Züge verrieten, dass er in seiner Klause die Welt, wie sie sich mit steilen Lettern auf dem Kopf der Zeitschrift bot, längst zu einer Welt gemacht hatte, die nur ihm gehörte und ihm, reich an innern Kontinenten und Meeren, das Dasein ermöglichte. Er sah die Hochburgen, von denen aus ein Caudillo, ein Duce, ein Führer die Völker ihrem Willen unterwarfen. Der alte Zarenpalast überm Mausoleum aber war für ihn der Sitz der Gerechtigkeit. Brüder und Schwestern, so hatte die Stimme aus dem Kreml damals, Anfang Juli, nach einer Woche der Totenstarre, die Bewohner des überfallenen Landes genannt. Auch Stahlmann, der die Rundfunkübertragung gehört hatte, waren die Augen feucht geworden, als er von den Menschen sprach, die weinend den Roten Platz füllten. Während der Feind die Linie durchbrach und der Hauptstadt entgegenrückte, hatte diese ruhige, gutturale Stimme Mut und Zuversicht vermittelt. Und im November, als die Deutschen schon vor den Toren standen, war die Stimme wieder da, über Marmorblock, in dem Lenin lag, und diesmal waren auf dem Platz, im Schneesturm, die Truppen aufgezogen, die dann in weitem Zangengriff den Gegner zurücktrieben. Große Gefühle beherrschten den materiellen Kampf. Niemand gedachte mehr der Grausamkeiten der letzten Jahre. Von einer uralten Liebe, einer atavistischen Kraft wurden die Menschen ergriffen, und er, der sich darstellte als Landesvater, ließ zu, dass sich auch die Kirchen wieder den Gottesgläubigen öffneten, dass alle Kräfte der Verteidigung der eigenen Erde zuströmen konnten, so wie im November 17 das grundlegend Neue in Russland entstanden war, so würde es wieder zum Vorbild für alle Geschlagenen werden. Dass in Russland wie früher für die Weltrevolution auch heute für die Arbeitenden in den unterjochten Ländern gekämpft wurde, dessen war sich Stahlmann gewiss. Nach dem Georgier hatte er, Arthur Iller aus Königsberg, seinen Decknamen gewählt. Als Angehöriger der Roten Armee konnte er den Heroismus, wie er offenkundig wurde in dem großen Vaterländischen Krieg, auch für sich beanspruchen. Das Pathos, das die Berichte der Zeitungen der Komintern prägte, sollte übereinstimmen mit der Dimension der Schlachten und war doch nur ein schwacher Abglanz, der den Schreibern zur eigenen Glorifizierung diente. Er, der nicht schrieb, brauchte sich zu Hymnen nicht hinreißen zu lassen. Er wusste von sich, dass er jederzeit bereit war, sich der höchsten Ansprüche würdig zu erweisen. Was den Verfassern der Beiträge zu einer Sprache wurde, mit der sie ihre eigenen Grundsätze priesen, war für ihn selbstverständliche Verbundenheit mit der Heimat des Sozialismus. Er hatte keinen Anlass, sich herauszureden aus den Versäumnissen, Fehlern und Fälschungen der Vergangenheit. Er war während der russischen und zu Beginn der chinesischen Revolution zur Stelle gewesen. Als einer der ersten war er den internationalen Brigaden beigetreten, und zu finden sein würde er in Deutschland, wenn es dort zum Aufruhr käme. Sie, dort drüben, die von ihrem Despoten zum Zerstören und Erobern erzogen worden waren, die die Utopie von Übermenschentum und Weltherrschaft vor sich hergetragen hatten, waren im Schnee stecken geblieben. Mewis, genannt Arndt, glaubte, es gebe Zeichen von Unruhe im Land, indem er den Aufschwung in der Sowjetunion nach der furchtbaren Bedrohung der ersten Monate des Kriegs auf seinen Bereich übertrug, rechnete er schon mit einer Wiedergeburt der deutschen Arbeiterklasse, die diesmal dem großen Beispiel folgen und in ihrer nationalen Mission die Herrschaft des Kapitals stürzen würde. Nur unter sowjetischem Schutz, nie zu den Bedingungen der imperialistischen Mächte, könnte es zu einem Frieden kommen. Deshalb musste alles daran gesetzt werden, um die Partei im Land zu stärken und ihr zu propagandistischer Wirkung zu verhelfen, so dass sie im geeigneten Augenblick die Führung ergreifen könnte. Funk aber sah nirgends ein Zeichen bevorstehender Gegenwehr. Ein neuer, rauschhafter Antrieb schien vielmehr dem Krieg zuteil geworden zu sein, der nun, nachdem die Vereinigten Staaten hineingerissen waren, nach der japanischen Offensive die ganze Welt erfasst hatte. Der Beauftragte des Zentralkomitees, der sich in Stockholm bescheiden als Svensson ausgab, der als Friedemann seit dem Sommer des vorigen Jahres jede Woche den Leitartikel für Rosners Blatt schrieb, zuweilen auch zum Pseudonym Wegner griff, und der unter den Tarnungsschichten den Namen Wehner trug, hatte Mewis daran gehindert, sich über nationale Aufgaben auszulassen, für die es in der Form, die Mewis vertrat, in einem künftigen Deutschland keinen Platz mehr geben dürfte. Alles, was an nationalistische Traditionen erinnern könnte, war zu vermeiden. Der Name Arndt verschwand aus der Zeitschrift, als Loiret, Zwalms, Schneider oder Schulze, aber blieb Mewis noch in der Redaktion, um über Vorgänge in der ausländischen Arbeiterbewegung zu berichten. In seinem Zimmer, das er Mitte Juni bezogen hatte, im Stadtteil Söder, an einer leeren grauen Straße, arbeitete Funk nun ungestört über Bergen von Notizen an seinen Vorstellungen von einer Entwicklung, die wieder zum Internationalismus führen müsste. Oft schien sich das zu Papier gebrachte kaum von den übrigen Aufsätzen zu unterscheiden. Nur wer die Widersprüche und Ablehnungen innerhalb der Kominterngruppe kannte, konnte aus dem, was den sowjetischen Kampf pries und die Niederlage des deutschen Militarismus prophezeite, den Meinungsstreit herauslesen. Allein in den Namenschiffren wären die Eigenheiten der Schreiber zu erkennen gewesen. Friedemann, als Mann des Friedens, hob sich vom Mann, der sich Stahlmann nannte, ab. Mewis hatte sich zu Arndt hingezogen gefühlt, dem Vorsänger von Deutschlands Größe und Einheit, dem Dichter soldatischer und patriotischer Lieder. Rosner zeichnete ein Gedenk des Findlings im Turm als Hauser. Ein anderer, Seydewitz, wollte mit dem Namen Kraft vielleicht ausdrücken, dass er sich zwischen den Gegnerschaften zu behaupten verstehe. Nur Henke verzichtete beim Signieren seiner ökonomischen Analysen auf jegliche Anspielung, versetzte dem männlichen Dünkel auch einen Streich, indem er sich Erna Schmitz nannte. Jetzt, da ein Wendepunkt im Osten eingetreten war und eine Festigung der exilierten Partei sich abzuzeichnen begann, musste Funk, im Ehrgeiz, seine Stellung nicht nur beizubehalten, sondern der obersten Führung noch näher zu rücken, jedes Wort, das er niederschrieb, so abwägen, dass es dem prüfenden Blick standhielt. Er führte die Katastrophe der Arbeiterparteien allein auf die faschistische Gewalt zurück, er zählte die zerstörten Organisationen in den besetzten Ländern Europas auf, wies hin auf das Ende des internationalen Zusammenhalts, auf die Notwendigkeit, die Befehle von oben durch das Prinzip der freien Beschlüsse, der demokratischen Kontrolle zu ersetzen. Er bezeichnete die Arbeiterklasse als internationalen Körper, der, verstümmelt wie er war, unfähig sei zum Eigenleben in irgendeinem Land und verurteilt zum Untergang auch bei passivem Verhalten und Schweigen angesichts der Versuche, die Neuordnung noch weiter voranzutreiben. Und er fragte sich, ob dies nicht dennoch, auch ohne Hinweis auf die Selbstzerstörung, verstanden werden könne als eine Kritik an der eigenen Partei. Die Sozialdemokratie zur Verantwortung ziehend, weil sie empfohlen hatte, den Dingen ihren Lauf zu lassen und bessere Zeiten abzuwarten, sprach er seine Internationale wieder die führende Rolle zu bei einer Neugestaltung der Welt. Er konnte dies mit gutem Gewissen tun, weil er der schwedischen Partei zugeredet hatte, mit Teilen der sozialdemokratischen Arbeiterschaft zu einer Einheitsfront von unten zu kommen, eine Aktion, die wie oft zuvor von der sozialdemokratischen Führung als kommunistische Splitterungstaktik abgewiesen worden war. Angegriffen von Arndt, der unterstützt von Kraft nicht davon abließ, die vaterländischen Interessen der Arbeiter hervorzuheben, schritt er zu seiner Deutung der neuen Direktiven für eine Einheitsfront der Völker. Indem er sich auf den sowjetischen Initiator berief, dessen Patriotismus unterstrich und somit Arndt die Gegenargumente nahm, brachte er den Vaterländischen Krieg in größere Zusammenhänge, um den Kampf gegen die Großraumherrschaft, das uneingeschränkte Selbstbestimmungsrecht für alle Nationen zu fordern. Wieder und wieder drehte und wendete er die Sätze, bis er überzeugt war, ganz für sie einstehen zu können. Er wies auf die Wirkung hin, die ausgehe von der Kühnheit der Menschen in der Sowjetunion, und sprach von der Aufgabe der Gegenwehr in den anderen Ländern. Gegen die falsche Einheit wandte er sich, wie sie erzwungen wurde von der Spitze einer Hierarchie, gegen die Einheit von Vasallen, und stellte in Aussicht, die übernationale Einheit, die hervorgehen würde aus dem Kampf der Arbeitenden zur Beendigung ihrer Knechtschaft und Befreiung ihrer Länder. Als er solchermaßen Abgegriffenes formulierte, hinter den zugezogenen Gardinen des verrauchten Zimmers, bedrängte ihn doch das Halsbrecherische der Gedankengänge. Wieder war ihm, als habe er nur der sowjetischen Partei ihr Verfügungsrecht über alle anderen Parteien vorhalten wollen. Dann, berichtend von den Streikaktionen der Arbeiter Oslos, der Verlängerung des Ausnahmezustands in Norwegen, mit Massenverhaftungen, Zuchthausurteilen, Hinrichtungen, von den Streiks in den belgischen Kohlengruben, den Taten der Partisanen in Jugoslawien und Griechenland, machte ihn das Fehlen von übergreifenden Handlungen in Deutschland beklommen. So wie die Arbeiter das Aufkommen des Faschismus zugelassen hatten, besaßen sie auch jetzt kein Vertrauen in ihre eigenen Kräfte. Wohl waren Tausende der Besten vernichtet worden, und Hunderttausende wagten nicht, sich zu rühren. Unheimlich aber war das Stillhalten der Millionen. Er nahm sich den Text vor zu dem Appell, den er durch seine Kuriere verbreiten lassen wollte. Nicht allein an die Arbeiterschaft, auch an das Bürgertum hatte er sich gewandt. Alle friedliebenden, demokratisch gesinnten Kräfte im Land hat er aufgerufen, sich gegen das Regime zu verbünden, in einer gemeinsamen Front zur Rettung der Nation. Das Feierliche dieser Worte wäre begründet gewesen, wenn er noch an eine einheitliche Politik hätte glauben können. Die Worte aber waren ihm schal geworden, da er wusste, dass die Frage der Hegemonie nach wie vor in der kommunistischen und sozialdemokratischen Führung dominierte und dass die Organisationen mit ihren verwitterten und wieder aufgefrischten Gegensätzen den uneigennützigen Aufbau verhindern würden. Auch waren die Kader der Partei im Untergrund weiter dezimiert worden. Er breitete vor sich das Blatt aus mit der Zeichnung des Netzes. In den Kasten, der den Kerker darstellte, schrieb er unter Gall, Nelte und Hallmeier die Namen Steffelbauer, Emmerlich, Gloger und Grünberg. Sie waren im Mai 41 verhaftet worden. Von hier aus verlief ein Pfeil zu einem anderen Kasten, der den Tod bedeutete. Gall und Nelte waren am 23. Januar 41 verurteilt und am 25. Juli hingerichtet worden. Am 29. Mai hatte die dänische Polizei Wiatrek in Kopenhagen festgenommen. Das Zentralkomitee hatte ihn, auf Angaben hin von Arndt und Drögemüller, einem anderen im dänischen Untergrund lebenden Genossen, fallen gelassen. Auch über Schmäher, desgleichen von der Parteileitung ausgeschaltet, war nichts mehr zu ermitteln. Kowalke, Instrukteur der Partei, war im Sommer 41 aus Holland nach Berlin zu Urich gekommen. Noch betrieben sie ihre Arbeit, wie Mett, Welter und Tomschick, Sieg, Küchenmeister, Harnack und Gutdorf. Und die Sozialdemokraten Leber, Reichwein, Haubach, Leuschner und Maas. Auch Sefkow und Jakob, von denen die Zusammenführung der kommunistischen und sozialdemokratischen Zellen abhing, schienen noch frei zu sein. Dass keine Nachricht von Welter und Bischof gekommen war, beunruhigte ihn. Sie standen unter seiner persönlichen Obhut. Ihr Verlust würde ihm zur Last gelegt werden. Er stellte sich die Gefangenen vor in ihren Zellen. Vom Viereck des Zuchthauses glitt sein Blick in den Hof, wo sich das Schafott befand. Bald würde das Beil wieder fallen. Seine Angst bekämpfend, schrieb er weiter am Flugblatt. In seiner Bemühung, den Rückhalt in der Partei nicht zu verlieren, griff er zu Phrasen, die wohl als höheren Zwecken dienend ausgelegt werden konnten, bei geringer Wendung aber schon ihre Hohlheit zu erkennen gaben. Auch er hatte das meiste von dem, was er mitteilen wollte, in der Sprache geschrieben, die dem Wirken der Obern angepasst war. Er tröstete sich damit, dass diejenigen, die seine Ansichten teilten, zwischen den Zeilen zu lesen verstanden. Verwickelt in den Wust der Antagonismen, andern nach dem Mund redend, zugleich um seine Integrität ringend, sah er, der erfahren war durch die illegalen Tätigkeiten vieler Jahre, immer noch den Wert, den die Aktivität innerhalb Clans der Gruppen ausmachte. Auch er bewies mit den Zusammenfassungen der Lage, dass einige noch aushielten in der Umzingelung. In den ersten Monaten des Kriegs im Osten war das Grauen über ihn gekommen, als sich durch den Verlust der Führer von Partei und Armee, die ermordet worden waren, die Ohnmacht an den sowjetischen Fronten zeigte. Dann war die schon drohende Niederlage aufgehalten worden durch den Mut und die Opfer der Bevölkerungsmassen. Wenn nur hier, auf den Vorposten, die gleiche Geschlossenheit zu finden wäre wie draußen in den Schneefeldern. Das Selbstbestimmungsrecht und die Einigkeit freier Nationen beschwor er und erhitzte sich angesichts der Splitterung und Entzweiung im engsten Umkreis. Beitragen wollte er zu Veränderungen, und zugleich musste jeder Satz von seiner Loyalität überzeugen. Es traf ihn, dass Seydewitz, ehemals sozialdemokratischer Abgeordneter, 1931 aus der Partei ausgeschlossen, vom Prager Exil nach Norwegen geflüchtet, von dort nach Schweden entkommen wo Branting ihm zur Entlassung aus Lengmora verholfen hatte, zu einem Fürsprecher Arns geworden war. Seit den Versuchen zur Bildung einer Volksfront war er ihm verbunden gewesen. Feindseligkeit war nicht zwischen ihnen. Es ließ sich immer noch mit ihm diskutieren, welche Mittel zur Beeinflussung der Arbeitenden beim Kampf gegen den Krieg angewendet werden sollten. Doch da er als Berichterstatter für die sowjetische Presseagentur in ständigem Kontakt mit Moskau stand, war in ihm ein Kundschafter zu sehen, der ihm auf das Drängen Arns Schaden zufügen könnte. So misstrauisch war er geworden, dass sein vertrauensvoller Ton ihn Nebenabsichten vermuten ließ. Und wenn sie beide nicht ganz der Heuchelei verfielen, so deshalb, weil sie einander achteten wegen der Arbeit, die sie für die Zeitschrift leisteten. Tag und Nacht sammelten sie Material, das Friedemann für seine umfangreichen, prinzipiellen Erklärungen, Kraft für seine historischen Überblicke und die allwöchentliche Chronik der Kriegsoperationen benötigte, die er als Schönerer unterschrieb. Länger noch als Seydewitz kannte er Glück auf. Er war ihm, dem Sekretär der kommunistischen Reichstagsfraktion, schon in Berlin begegnet, als er eben seinen Aufstieg in der Partei begann, war ihm nahegekommen während der Kämpfe um die Einheitsfront zur Saab-Abstimmung, hatte ihn, der zum Leiter des deutschen Freiheitssenders in Spanien geworden war, nach der Auflösung der internationalen Brigaden in Paris wieder getroffen. Freunde hätten sie sein müssen, übereinstimmend in der Erkenntnis, dass es an der Zeit war, mit den Fehlern aufzuräumen, an denen die Arbeiterbewegung zerbrochen war, wenn nicht alles Unausgesprochene, alles, woran keiner in der Furcht um sein Leben zu rühren wagte, zwischen ihnen liegen geblieben wäre. So wusste er auch nicht von dem, der es fertiggebracht hatte, unterm Schutz linker Sozialdemokraten legal als Journalist in Stockholm zu leben und gleichzeitig unter dem Decknamen Lindström für die Zeitung der Komintern zu schreiben, auf wessen Seite er stand, auf Seiten Pieks, Dimitrovs und Erkolis, die ihm gewogen waren, oder auf der anderen Seite, wo sich jene sammelten, die ihm misstrauten und vielleicht schon nach seinem Sturz trachteten. Wer zu ihnen gehören mochte, konnte er nur erraten oder berechnen, ausgehend von den zahllosen Parteisitzungen, diesen Sitzungen der Fraktionsbildungen, an denen er teilgenommen hatte, zusammen mit jenen, die wie er damals nach dem schlagartigen Aufhören der alten Welt, der Einkerkerung und Ermordung entkommen waren. Sie stellten sich vor ihn hin, lautlos kamen sie ihm auf den Korridoren des Hotels Lux oder in den Räumlichkeiten des Kominterngebäudes entgegen, andere auch waren fernab, Köhnen in Moskau schon von der Liquidierung bedroht, durch Pieks Eingreifen freigekommen, jetzt in London, Merker in Mexiko, ihn hatte er einmal zusammen mit Ackermann trotzkistischer Neigungen beschuldigt. Es waren aber eher syndikalistische Auffassungen gewesen, auch eine Folge all dieser Ränke, dass er sich gegen ihn, den bedeutendsten im Politbüro, gewandt hatte. Auch Abusch war in Mexiko. Der wollte ihm nicht wohl, konnte ihm von dort aus aber nichts anhaben. Und Dahlem war aus der französischen Internierung in ein deutsches Konzentrationslager verschleppt worden. Es konnte ihm jetzt nur noch um diejenigen gehen, deren Urteil im Zentralkomitee in der sowjetischen Parteileitung ausschlaggebend war. Doch bei jedem, der vor ihm auftauchte, musste er sich fragen, ob er sein Amt überhaupt noch besitze und welcher Gruppierung er nun wohl angehöre und ob nicht auch er inzwischen von den Verhaftungen ereilt worden sei. Das Leben in der Partei, in dieser höchsten Instanz des Geschicks, und das Leben an der Frontlinie vorm Feind, war stets von der Aussicht begleitet, entehrt, gefoltert, wie ein Hund erschlagen zu werden. Und es war doch das einzige Leben, das es für ihn und all die anderen, neben denen er seit bald 2 Jahrzehnten stand, geben konnte. Denn es verhieß auch die Verwirklichung von Zielen, die seinem revolutionären Denken entsprachen. Nie hätte er denen zugestimmt, die das Verhängnis bereits in den Parteibildungen sahen. Es musste diese strengen Organisationen geben, weil auch die furchtbaren Auseinandersetzungen waren notwendig gewesen bei der Suche nach den Formen des Kampfs gegen einen überlegenen Feind. Seit Beginn des Exils aber war die Mühsal, sich selbst zu erhalten, hinzugekommen. Nicht allein die besten Vorschläge waren zu erbringen, Nicht länger mit Fleiß und Hingabe ließ sich Einfluss gewinnen, sondern List, Falschheit, Verrat waren einem jeden unmerklich ins Blut gegangen. Nein, unmerklich nicht, es schauderte ihn, wenn er daran dachte, wie bewusst auch er sich dieser Eigenschaften bedient hatte. Als der Aufrichtige war er bekannt geworden, und als solcher hatte er es verstanden, den Respekt Dimitrovs zu gewinnen, an den Drähten hatte er gezogen, die Münzenberg zu Fall brachten. Ulbricht gegenüber hatte er seine Kritik zurückgehalten. Ackermann hatte er zugestimmt, wenn diese gerade in Ulbrichts Gunst stand, sonst hatte er dessen Beflissenheit, sich in der Komintern beliebt zu machen, verabscheut. Hatte mit Freude wahrgenommen, dass auch Dimitrov und Manuilski ihm Unwillen entgegenbrachten. Und Malenkow, der Einzige, der in den innersten Räumen des Kremls zugelassen war, der Bericht erstattete über die Verhältnisse im deutschen Zentralkomitee, würde er eintreten für ihn, fragte er sich, wenn sie, die er selber anklagen könnte, ihn verleumden sollten.